Schwarze Messen hatte schon eine Favoritin des Sonnenkönigs lesen lassen. Und in Frankreich war der Teufel seitdem zu Hause, bis hin zu Sartres Drama Der Teufel und der liebe Gott. Aber nicht nur in Frankreich. Überall ging die Saat der Jahrhunderte auf. Christian Dietrich Grabbe lässt in seinem Drama Don Juan und Faust beide zur Hölle fahren. Heinrich Heine schreibt ein Tanzpoem, Der Dr. Faust, mit der prima Ballerina Mephistophela. Indem ich den Teufel und seine Gesellen als Tänzerinnen erscheinen lasse, bin ich der Tradition treuer geblieben, als sie vermuten. E.T.A. Hoffmann schreibt seine Elixiere des Teufels voller Versuchungen für einen Mönch. Und 1805 erscheinen anonym die Nachtwachen des Bonaventura. Heute dem Braunschweiger Theaterdirektor August Klingemann zugeschrieben, der auch einen eigenen Faust verfasst und die Uraufführung von Goethes Faust I inszeniert hat. In der dritten Nacht philosophiert der Nachtwächter.